ähnlichen Charakter ist die nächste, stimmt? Da gibt es Frauen, die erwischt irgendwann eines Tages der Frust, dass der Typ, mit dem sie zusammen ist, eigentlich gar nicht der ist, den sie haben will. Dann kommen die großen Wunschträume nach wilden Kerl.